Eine Frage, Dr. Dotzbot, sind Cowboys eigentlich cool? Definitiv nicht. Gesehen hatte, konnte ich es nicht glauben. Es tat mir weh im Herzen und noch viel mehr in den Augen. Der Typ da neben dir, der Spinner mit dem Hut. Was hab ich nur getan, dass man mir so etwas antut? Anscheinend war unsere Beziehung für dich nicht berauschend. Warum würde man sonst Punkrocker gegen Cowboys tauschen? Taliban und Samurai, alles sehr erträglich. Ein ganz normaler Cowboy nicht, also wirklich schädlich. Ich hätte ja auch wirklich nichts gegen den Pirat. Doch ein gottverdammter Cowboy, das ist wirklich hart. Von uns beiden cooler ist, was ist das für eine Frage? Ich meine, er hat ein Lasso und ich hab ne Gitarre. Kann auch sein, dass er seinen Colt etwas schneller zieht als ich. Aber Lieder über Saufen singen, das kann er nicht. Und du glaubst wirklich, er liebt dich und das kann ich nicht verstehen. Willst du mir erzählen, du hast Brokeback Mountain nicht gesehen? Taliban und Samurai, alles sehr erträglich. Ein ganz normaler Cowboy nicht, also wirklich schäm dich. Ich hätte ja auch wirklich nichts gegen den Pirat. Doch ein gottverdammter Cowboy, das ist wirklich hart. Das Letzte, im Ernst.